dem Dom. Ja, hallo und mit dem Tobi. Hallo. Ja, und mit dem Martin. Ja, hallo. Wieder gewohnt zurück in normaler Atmosphäre, ohne Gläsergeklimper und Bestellungen über, ich weiß gar nicht mehr, was ich gegessen habe. Ich habe es leider nicht ganz gehört, aber ich habe die spontanen Gäste, die dann auch dazu kamen und so. Ja. Das war sehr lustig. Nun ja, aber jetzt wieder hier, ohne Marcel, weil Marcel ist im Urlaub. Schöne Grüße an dieser Stelle, falls ihr uns im Urlaub hört. Und genau, sind wir wieder hier. Und irgendjemand von uns muss jetzt die Nummer machen. Das ist nämlich die Nummer 179. Ja, irgendwer hat da was dazu geschrieben. Ich nicht. Ja, ich. Das hätte einer von euch irgendwie die Initiative und so tun können, als ob er einen tollen Fakt rausgesucht hat. Aber nö. Tja. Gut, der tolle Fakt ist, es gibt 179 ungerade Tage im Jahr. Gerade? Im Bankjahr gerade oder im richtigen? Ja, auch vielleicht auch gerade. Also, hier in dem Dokument steht jedenfalls 179 of 356 days of the year are even numbered. Ja, even. Und die anderen sind nicht gezählt. Ja. Habe ich mir auch gedacht gerade. Da-da-dish. Der beste Witz aus Rules. Der allerbeste Witz von allen 100 in Rules. Der beste Witz ist leider nicht drin. Den muss ich nochmal photoshoppen demnächst. Echt? Was denn? Nee. Secret? Ich muss erst photoshoppen. Ah, okay. Photoshoppen. Oh, seien Sie gespannt. Fantastic. Ja. Gut, fangen wir einfach an. Ich habe noch ein bisschen was von der Gamescom zu berichten. Okay. Wer die letzte Folge gehört hat, da ging es ja so im Wesentlichen um die GDC aus meiner Sicht, weil ich hatte von der Gamescom zu dem Zeitpunkt noch nicht so viel gesehen. Mhm. Und jetzt kann ich noch so ein bisschen nachreichen, was mich dann nachhaltig beeindruckt hat und was es vielleicht zu verfolgen gibt die nächsten paar Monate. Angefangen mit Chroma Squad. Chroma Squad hatte ich schon mal von gehört und habe mir jetzt tatsächlich auch ein bisschen was angeguckt. Das ist so ein Manager-Game sozusagen, also ein bisschen so Sim irgendwas. So. Nur, dass du quasi Manager bist von einer Sentai-Truppe. Jetzt werden sich viele fragen, was ist denn Sentai? wenn ihr die Power Rangers kennt, dann kennt ihr die Sentai-Truppe, die man so kennt. Okay. Das ist so der Fachbegriff für diese maskierten, bunten Japano-Kampf-Squads sozusagen. Mhm. Ich habe mir den Trailer angeschaut, das sah witzig aus. Kämpfst du da echt oder kämpfst du da nur für die Kamera? Das sah alles so ein bisschen für die Kamera mäßig aus. Also es ist halt immer alles irgendwie sozusagen, die vierte Wand ist eingebaut sozusagen. Also du managst da eine Sentai-Truppe, die im Fernsehen auftritt. I see. Ja, es klingt spannend. Gab es einen Kickstarter dazu und da kann man jetzt auch schon einsteigen. Irgendwie noch, also als Slacker-Bäcker. Das hört sich irgendwie zu lecker an. genau. Fand ich ganz lustig als Idee. Ich weiß nicht, ob ich es wirklich spielen will, aber die Idee ist auf jeden Fall sehr lustig. Mhm. Optisch beeindruckend fand ich Wonder. Mhm. Da ist man irgendwie so ein Baum und läuft rum. So, das war so, was ich davon mitbekommen habe. Es sieht ziemlich cool aus. Ich muss mir das noch ein bisschen näher angucken mal, aber es hatte so ein bisschen, also es ist so ein sehr ruhiges, exploratives Spiel, jetzt mit wenig, also es passiert nicht so wahnsinnig viel, man guckt sich die schöne Landschaft an und so. Und fand ich auf jeden Fall beeindruckend, wie das aussah. Hast du das vor Ort auch zu sehen bekommen? Ja. Gab es da mehr zu sehen oder nur den Trailer? Nee, die sind da rumgelaufen als Baum. Aha. Ja. Und gibt es irgendwas zu tun oder war das noch nicht zu sehen? Ich stand jetzt nicht so ewig dabei, aber ich habe jetzt nicht gesehen, dass sie irgendwie Experience geschürft hätten oder irgendwie Leute angegriffen. Also es gab jetzt keine üblichen Spielemechaniken zu sehen in dem Fall, in dem Sinne. Das wäre so meine große Frage, weil ich habe kurz auf die Webseite geguckt und da steht so, dass das MMO ohne Kämpfen, also Non-Combat, Non-Competitive Collaborative Multiplayer Game. Stellt sich mir schon sehr dringend die Frage, was dann? Naja, also focuses on collaborative exploration and beauty. Das ist so ein bisschen so diese kann man mal gucken, Ecke. So ein bisschen auch wie No Man's Sky, so gerade verspricht zu werden. Mal gucken. Es sah auf jeden Fall sehr gut aus. Mhm. So viel kann man sagen. Und es gibt, glaube ich, auch schon eine Alpha, die man sich angucken kann. Im Netz. Kommt dann für PC und PS4 irgendwann mal. Aber man hat mehr zu tun als in The Hill, oder wie hieß es? Mountain. Ach, Mountain, ja. Also man ist zwar auch nicht der Berg, sondern der Baum, aber der Baum kann sich tatsächlich bewegen. Ah, ist unrealistischer als Mountain. Ja, ja. Also ein Stern. Man spielt so ein End. Man spielt ein End, richtig. Oder ein Kind. Triant. Ein Endkind? Triant. Ja, ein Triant. Triant. Ganz toll sah Below aus. Below ist das neue Ding von Carpi. Die kennt man von Super Time Force und Sword and Sorcery. Zumindest Teile von Sword and Sorcery. Mhm. Und die machen jetzt ein neues Ding, das heißt Below. Mhm. Und das sieht sehr hübsch aus und ich freue mich da sehr drauf. Was das und Chroma Squad für mich verbindet, ist, dass der Trailer so schlecht ist. Bei Below, da gibt es keinen guten Trailer. Der erste ist fantastisch, aber es passiert sehr wenig. Ja. Der zweite ist, ich will den nicht spoilen, deswegen das oberste Video auf der Webseite. Es sind 3 Minuten, die sich nicht lohnen. 4. Oh, ich habe da ein bisschen geskippt. Und man sieht so ganz, ganz, ganz wenig Gameplay, das sehr, sehr hübsch ausschaut. Mhm. Aber ich bin da total unbefriedigt davon. Ja, also ich habe jetzt mehr Gameplay gesehen und ich muss sagen, das sieht alles sehr, sehr toll aus und cool. Ich werde mir das auf jeden Fall reinziehen, wenn das kommt. Mhm. Man kann immer schwer beurteilen, so wie viel Spaß es tatsächlich macht, wenn man jetzt irgendwie nur so 2 Minuten anspielen kann oder gucken kann. Aber aussehen tut es auf jeden Fall großartig. Ja, das sieht man im Trailer schon auch. Steht da, wann es kommt? Ich habe noch mehr gesehen. Ich glaube, es gibt noch keinen offiziellen Termin. Mhm, mhm. So sieht's auch hier aus. Hm. Mhm. Aber wieder auch Musik von Jim Guthrie und so, also kann man, glaube ich, unbesehen mal angucken. Wo wir gerade bei 2 Minuten spielen sind, ich habe dann auch Bloodborne tatsächlich angespielt, weil ich am Mittwoch irgendwie so, bevor alle da waren, mich tatsächlich in eine kleine Schlange gestellt habe, um Bloodborne anzugucken. Bloodborne, der Nachfolger von Dark Souls sozusagen, also vom gleichen Team mit ähnlichen Mechaniken. Nur, dass man jetzt so ein bisschen eher im viktorianischen England rumläuft und statt einem Schild eine Pistole hat auch noch. Mhm. Das verändert das Gameplay so ein bisschen. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es später dann auch wieder so Schildwaffen, dazu habe ich jetzt noch nichts gelesen. Aber so, wenn du eben mit einer Hiebwaffe und einer Schusswaffe rumläufst, dann hast du halt immer so die Schusswaffe als Stun-Element sozusagen und kannst dann mit der Hiebwaffe irgendwie noch weiter bearbeiten. Das macht das halt schneller und irgendwie noch risikoreicher, als Dark Souls eh schon ist. Aber ich durfte, wie gesagt, da ein bisschen spielen und ich war eigentlich ganz angetan. Mhm. So, man musste mich dann irgendwie bitten, wieder zu gehen. Nachgefühlt viel zu wenig Zeit. Nee, aber ich freue mich drauf und Gerüchte halber soll das ja auch schon relativ bald kommen. Also ich habe jetzt alles gehört von noch dieses Jahr bis Anfang März. Mal gucken. Das dürfte so das Ding sein, das mich dann endgültig zu einer PS4 überredet. Ja? Mhm. Okay, ich warte noch drauf, was es sein wird. Vielleicht No Man. Hm? Oder No Man ist auch PS. Ja. No Man's Sky. Sky. Oh. Ja. Aber auch Steam und so, glaube ich. Also da müsste man jetzt nicht eine PS4 verkaufen. Eine Xbox müsste man für... X-Bone, sagen sie. X-Bone, ja. Finde ich ein bisschen... Ich finde das... Aber es gibt es auch für die 360. Müsste man für Ori haben. Mhm. Ori kommt für Xbox One, Microsoft Windows und Xbox 360. Zumindest laut Wikipedia-Artikel. Und hat uns ja schon auf der E3 so ein bisschen begeistert mit dem Trailer. Aber ich muss sagen, jetzt nachdem ich Gameplay gesehen habe, bin ich nicht mehr so heiß drauf. Nee? Nee. Es war halt irgendwie, also so, was ich an Gameplay gesehen habe, war sehr hektisch, jump'n'runnig. Fast schon Rain Man eigentlich im Prinzip. So. Rain Man, so, auch ja. So überladen auch? Ja, nicht ganz so überladen, aber okay. sehr, also sehr, sehr Geschwindigkeits-, also man sehr hat da so ein bisschen Sonic-Gefühl, nur mit halt irgendwie akrobatischeren Einlagen sozusagen. Und das ist auch ein schönes Spielkonzept und dagegen habe ich im Prinzip auch gar nichts. Würde ich auch spielen, also ich spiele auch gerne Rayman. Aber irgendwie wollte ich von Ori was anderes. Also so die Stimmung, die der erste Trailer transportiert hat, da passt es für mich jetzt gerade nicht dazu, was mich so ein bisschen abturnt bei dem Spiel. Nun ja, soweit meine kurze Gamescom-Nachbetrachtung. I see. Ja. Als nächstes steht auf der Liste ein Vortrag von Asher Vollmer. Ja, der Herr, der Threes designt hat, einer der drei Threes-Macher, hat ich weiß gar nicht auf welcher GDC, jedenfalls ist es im GDC Vault, wo man Videos von GDC-Vorträgen nachgucken kann, einen Vortrag über, wie macht man Tutorials gut. Das ist ein kurzer Vortrag, weil er redet irgendwie nur 12 Minuten und dann beantwortet er 12 Minuten lang Fragen. Und zwei Dinge fand ich da sehr interessant. Das eine ist, er erzählt so ein bisschen über, wie er Threes designt hat und wie er da drauf gekommen ist und sagt, Design Goals sind ganz wichtig und es gibt ja Design Goals, die so ineinander greifen und sich gegenseitig verstärken und gut zusammenarbeiten. Und er sagt, die bringen es nicht. Man braucht Design-Goals, die gegenseitig, die schwer unter einen Hut zu bringen sind, weil die den Design-Space so klein machen, dass du da drin dann einfach was findest, was total genial sein kann. Also so dieses alte, erst die Constraints machen die Kreativität richtig gut. Ja. Klingt spannend. Und das Zweite ist, er hat so eine Systematik, was Tutorials machen sollen und 4 Punkte, die so abhaken sollen. Das ist Teach, Comfort, Excite und Respect. Also Mechanik rüberbringen und lehren, Comfort, dem Benutzer einen Safe Space, sagt er selber, geben, wo du Fehler machen darfst oder Fehler keine schlimmen Konsequenzen haben. Excite ist den Benutzer reinziehen und begeistern fürs Spiel, was so zum Beispiel ein textbasiertes Tutorial, so ein klassisches, einfach nicht macht, weil das langweilt den Spieler mit so Big Wall of Text. Ja. Und das Letzte ist Respect, dem Spieler nicht das Gefühl geben, dass man ihn für einen Idioten hält, der noch nie einen Controller in der Hand hatte, sondern so schon die Intelligenz vom Spieler nicht beleidigen. Und er sagt so, er versucht sein Tutorial, hat von seinem Tutorial auf Threes als so Mini-Puzzles geschrieben. Er hat nicht gesagt, jetzt swipe mal zweimal nach links und dann einmal nach unten, sondern die Blöcke dotzen an den Wänden an, benutzt es, um sie zu verschmelzen. Ja. Also so dieser Mini-Lernschritt, den du selber machen musst, der ist dann schon so, der tickt alle Boxen in der Liste. Ja, so dieser Gedanke, irgendwie das Problem zu reduzieren und das irgendwie runterzubrechen, ist, glaube ich, ein ganz guter auch. Also das hat Marcel ja bei Rules auch sehr gut hinbekommen. So, da ist ja irgendwie das Tutorial auch, gefällt mir auch sehr gut. Ja, es ist sehr knapp, finde ich. Aber ich bin immer wieder überrascht, dass das langt und dass dann die Leute danach kapieren, worum es geht. Ja, ja. Er hat das sehr gut reduziert aufs Wesentliche. Ja, aber der Vortrag klingt auch spannend. GDC Vault ist ja so eine Sache, wo die ganzen GDC-Vorträge quasi drin sind. Und ein paar davon sind halt auch immer umsonst. Also für alle braucht man dann irgendwie eine Mitgliedschaft. Und, ach, da sind alle drin und man muss nur für manche zahlen und manche sind, genau, okay. Genau. Das ist cool. Und wenn du halt auf einer GDC warst, dann kriegst du halt für die nächsten x Monate einen Vault Pass auch, dass du irgendwie auch gucken kannst. Ja. Ja. Darf ich die Überleitung machen? Ja, gerne. Wer also diese Boxen überhaupt nicht tickt, ist der Herr Molyneux. Molyneux in dem neuen Goddess für iOS. Also das Tutorial ist echt aus der Zeit, wo man gemerkt hat, so ja, Populus versteht nicht jeder, keiner liest die Anleitung, also müssen wir so ein bisschen ein Tutorial, sprich einen 10 Minuten Stolperstein, in dem dir aufs Allerkleinste jeder Schmarrn vorgekaut wird, weil Leute sonst zu dumm sind, Computer zu bedienen. Und so geht Gottes für iOS los. Mit einem Tutorial, das nicht nur anstrengend, sondern Wall of Text und viel alles. Zu lang ist. Also das macht alles falsch. Das ist wenn ihr wissen wollt, wie macht man kein Tutorial, dann spielt den Anfang von Gottes. Ja. Das ist echt auch nervig gewesen, mal abgesehen von allen anderen Geschichten, aber das Tutorial absitzen und diese komischen, also man muss dann irgendwie so ein bisschen wie nennt man es denn, Landform nehmen? Skalpen. Bisschen skalpen, also, und halt nervig skalpen. Es ist sowohl so, dass die Aufgabe nicht so klar umrissen ist, als auch die ein bisschen fuzzy akzeptiert wird, sowohl mit zu viel als auch zu wenig. Und es macht schon, es ist praktisch schon die ersten 5 Minuten machen schon so überhaupt keinen Spaß. Also man muss es durchhalten, damit man überhaupt zum Spiel kommt. Und in meinem Fall kommt natürlich dann auch noch obendrauf, das konnte nicht mehr, weil es ist dann abgestürzt. So. Yay, ich hatte dann so eine Always-Crash-App kurzzeitig mal. Inzwischen geht es, glaube ich, ein Neustart dann wieder. Dann ging es wieder ein bisschen weiter, dann ist es später wieder passiert. Und ich hatte halt diese Erfahrung schon mit der Beta auf Steam, dass die halt, wenn man irgendwie eine halbe Stunde gespielt hat oder so, hat die irgendwie so Memory Overflow sonst irgendwo gemacht und dann musste ich halt wieder starten und da hat er ein bisschen was vergessen und verloren und einmal hatte ich auch mein Zeug verloren, dass für mich persönlich da der Ofen einfach dann schon wieder aus war. Ich habe mir gar nicht angeguckt, wie jetzt das finale Spielprinzip geworden ist, weil mir macht das alles keinen Spaß leider. Obwohl es hübsch, also so jenseits von allem, was irgendwie User Interface ist, sieht es hübsch aus. Also das Big Picture ist halt irgendwie so, er hat nochmal Populous gemacht, was alle irgendwie befürchtet und gehofft hatten. Leider sind viele gute Dinge rausgefallen und viele schlechte Dinge reingekommen. Also allein das Gameplay, einfach jetzt mal den Freemium-Schmarrn, über den ich auch noch erzählen will, rausgelassen. Das Sculpten geht nicht gut, das funktioniert nicht gescheit. Die Landschaft verändern, da zieht man rum wie ein Depp, schnell geht's nie, man erwischt fast immer das falsche Höhenlevel, wenn man dann Land addieren will, zieht man stattdessen Land ab, passiert ganz oft, es ist sehr anstrengend. Und ja, das war in der Beta noch schlimmer und dann, sie haben es ja ein bisschen easier gemacht, aber so Spaß gemacht hat es mit der Maus schon nie und da hat man ja ziemlich, da haben noch genauer treffen können. Ich hatte damals die Hoffnung, dass ich das, also ich hätte jetzt eigentlich sogar den Wunsch, ich will das eigentlich auf dem iPad so mit den Fingern da irgendwie so die Welt formen, macht bestimmt Spaß und das Gegenteil ist halt leider der Fall. Die Ungenauigkeit des Fingers macht alles noch unangenehmer, als es eh schon ist. So, das ist zumindest mein Fazit. Ich hab diese ganze Beta-Kurve eigentlich bis auf die letzten paar Monate schon mitgemacht und habe zwischendurch echt 30 lange gespielt gehabt, weil ich einfach sehen wollte, was so passiert ist. Außerdem, weil ich auch so, ich habe es halt mehr so als Zen-Garden, guck halt zu und vielleicht kommt ja noch was und klick, klick, Box, klick, Klick. Aber wieder die Mechanik dazu kam, dass man manche Dinge nur noch, wenn man so Kisten öffnet, man braucht jetzt Stickers, um irgendwelche Fortschritte zu aktivieren. Und die Stickers gibt es nur in den Boxen, die wiederum in der Landschaft versteckt oder vergraben sind. Dazu muss man expandieren oder irgendwie mehr Power bekommen, damit man tiefer oder höher sculpten kann, um diese Boxen aufzumachen. Da muss da der richtige Sticker drin sein. Also das Glückselement davon finde ich auch bescheuert. Ja, den Leuten zuzugucken, wie sie irgendwie bauen, ist irgendwie ganz nett, aber das ist wirklich so oldschool Populous auch, haben sie dann auch gegen Ende so verändert wieder, dass du jetzt die Leute auch rauslocken musst wieder. Eine Zeit lang haben sie einfach mal selber gemacht, das fand ich fast ein bisschen charmanter. Jetzt muss man auch wieder so die Leute halt losschicken, indem man dann drauf tappt. Also es ist irgendwie ein einfallsloses, das, was man aus Populous noch mit aktuellen Mitteln machen kann. So. Und es hat schon super schöne Seiten auch. Mir gefällt die Grafik wirklich gut. Ich habe letztens einen gesehen, wie einer von meinen Miepel so lange an eine Palme hingetreten hat, bis eine Kokosnuss runtergefallen ist. Und dann hat er auf die eingekloppt und die dann gegessen. Also es ist wirklich in Details wirklich sehr liebevoll gemacht. Ja. Aber es ist insgesamt, die UI ist vollkommen schrecklich und dieses Sticker-Kartensystem, das wirkt vollkommen willkürlich und komisch. Also ohne, wenn es jetzt nicht so nervig gewesen hätte, also wenn es nicht so abstürzen würde, hätte ich es wahrscheinlich weitergespielt. Jetzt habe ich es dann irgendwann mal genervt gelöscht. Vielleicht gucke ich es mir irgendwann mal nochmal an, einfach nur um es irgendwie anzugucken. Was ich in der Beta festgestellt habe, auch was glaube ich jetzt immer noch so drin ist, dass man leider keinerlei Incentive hat, eine schöne Landschaft zu bauen, weil das einzige Spiel-Incentive ist natürlich wieder Gebäude mit möglichst viel Platz und möglichst große Gebäude zu machen. Das heißt, wenn du so den Industrialisten und eine Ebene möglichst groß machen Modus fährst du am besten, was den Leuten, also so eine Einsiedlerhütte, wenn die irgendwie cooler wäre wegen irgendwas, sowas wäre geil, und das ist halt nicht. Und also nicht dieses, wenn das nervige Sculpten wenigstens wegen danach hast du eine schöne Landschaft oder was Besonderes, und das Ganze dann auch noch irgendwie über Spielmechanik dahin treiben. Also das ist so eine Goldmine von, ich könnte da Spielmechanik reinmachen, die Spaß macht, die schön ist, die irgendwas, wenn es nur vor mich hinsculpten ist, das ist alles verbockt. Also ich muss mich so viel ärgern, wenn ich das so angucke und mache, weil da liegen schon interessante Dinge rum, und es sieht eben auch super hübsch aus, das mit den Ebenen und den Farben ist irgendwie, also die Landschaften, die man da so machen, also ich würde so einen Landschaftsgenerator, der mir da zufällig da irgendwelche Welten vor der Nase hält, als Screensaver hält, finde ich super. Ja. Wie ist das früher, Bryce oder so? Oder? Ja, sowas. Ja, ja. Es ist halt auch schade, dass es einfach, das war auch schon das Gameplay, dass du da rumsculptest, und du hast keine Gegner, du hast keine Multiplayer. Es gibt sowas. Nichts mehr gemacht mit Multiplayer? Ach so. Das war doch immer so in der Beta so ein komischer Totem, der nie funktioniert hat. Ja, der funktioniert immer noch nicht. Das erste Ding, was du fertig baust, dieses Tempel-Dings. Ja. Also das jedenfalls steht in irgendeinem Tooltip so, hey, hier kannst du dann irgendwann mal Multiplayern. Also korrigiert mich, wenn ich falsch liege, Hörer, aber ich habe schon so 1-2 Stunden oder 3 da rein versenkt, und da kam nichts. Das Einzige, was so exciting war, die Voyages, wenn du dein Schiff gebaut hast, das dauert eine Viertelstunde, wenn du keine Diamanten reinsteckst, dann kannst du eine Voyage machen, und da hast du kleine Aufgaben, wo deine Follower von A nach B kommen müssen, mit dem Teil vom Gameplay, der am meisten Spaß macht, nämlich dem Sculpten. Also das ist so geblieben. Also das hatte ich in der Beta noch ein bisschen mitbekommen. Also wirklich so, ist eher wie so eine High-Level-Map, wo du einfach die Punkte abfahren kannst mit deinem Schiff. Und du musst einfach die Leute, die anlanden, in ein Ziel bringen. Und dafür musst du Dinge aus dem Weg schaffen oder ein bisschen Verbindungen machen. Und die machen so Lemming-mäßig, gehen die halt einfach rum. Und wenn sie weiterkommen, kommen sie weiter. Wenn nicht, sterben sie vielleicht irgendwo. Das ist das komplette Spielprinzip von dem Ding geblieben. Es gibt dann auch, also die erste Voyage hat, glaube ich, 8 Inseln, und so bei der 6. wird es dann interessant und hört auch auf, so einfach zu sein, dass es interessierter Affe schaffen könnte. Da gibt es dann Gegner, die musst du halt so umsculpten, dass sie nicht raus können und dass deine Lemminge an ihnen vorbeilaufen. Aber es bleibt, also es ist in den letzten 2 Levels bei mir so fast sowas wie Spaß aufgekommen, weil die dann auch eine leichte Herausforderung dargestellt haben und ich so ein bisschen denken musste, aber im Endeffekt, und wenn du diese Voyage dann nicht geschafft hast, und dann kommen wir zu dem Teil, der mich wirklich nervt, kannst du halt da 2 Kristalle reinstecken und kriegst nochmal 30 Follower, die dein Schiff wieder auffüllen, solange bis du es geschafft hast oder dir die Kristalle ausgehen. Ja, das, also diese ganze iTunes Free-to-Play-Geschichte ist sowieso, also da ist jetzt so viel, auf so vielen Ebenen irgendwie schlimm. You are the inspiration. Der Trailer wird beim Start-up, so da war so, der ist auch neu. Naja. Nee, aber es ist, also allein so, wenn man sich jetzt die Geschichte von Godus mal so reinzieht, so die letzten paar, man muss ja schon fast sagen Monate, weil es ist ja irgendwie gar nicht so lange. Irgendwie Ende März hat er noch ein großes Interview mit Paper Rock Shotgun irgendwie gegeben, wo er meinte so, ja, hier, wenn ich jetzt sage Free to Play, dann werde ich ja gesteinigt, und wir wollen im Prinzip irgendwie schon, irgendwie, also da ging es dann noch darum, dass wir jetzt einen Publisher haben für iOS, obwohl sie gesagt haben, wir wollen keinen Publisher, und dass es halt so ein Free-to-Play-Publisher war, und dann hat er halt da noch rumgerudert und irgendwie so um den heißen Brei getanzt und irgendwie gesagt, ja, so, es wäre also schön, wenn man ein gutes Free-to-Play machen kann, aber die Leute haben ja so tragische Erfahrungen mit Free-to-Play, und jetzt macht er halt genau den gleichen Scheiß wie alle anderen auch. Ja? So, ich weiß nicht. Also, ja, es ist einfach so es ist traurig. Ja, es macht keinen Spaß. Und Molyneux hat ja sowieso irgendwie so dieses Motiv, dass er verspricht was und dann springt er irgendwann über den Hai. So, und ich habe dann das Gefühl, die Abstände zwischen den beiden Zeitpunkten werden immer kleiner. So. Weil früher hat es halt zumindest 3 Jahre gedauert, bis Fable halt dann nicht so war, wie es irgendwie auf einer Keynote mal vorgestellt hatte. Und der Hund halt doch nicht so toll oder dieses Kinect Männchen doch nicht so intelligent wie versprochen. Kam das überhaupt? Das kam doch gar nicht. Jein. Es kam so Kinect-Tierchen oder so. Da, aber kam ich dann, nicht, da wurde dann Kinect-Animals draus, glaube ich. Ich glaube auch. Aber so, es hat halt immer so ein lang, also da war immer mindestens ein Jahr dazwischen oder zwei, wo man dann so graduell mit dieser Enttäuschung, diese Enttäuschung, die man mit Peter Moller nie verbindet hat, verarbeiten konnte. Aber mittlerweile ist es halt echt schon ja, aber letzten Monat hat er noch gesagt das, aber jetzt, Es ist so schlimm. Und weil es Freemium ist, muss es diese Mechanismen benutzen. Und weil ein Mechanismus von Freemium ist halt damit Insert Coin reizvoll genug ist, muss es irgendwann anhalten. Ja, das heißt, du kannst halt irgendwo Gameplay künstlich ausbremsen. Genau, du kannst zocken und dich ausbauen und dann dauert es ein bisschen, bis es weitergeht. Bei einem Populus auch so, ist immer so, die müssen erst breeden und dann müssen neue Leute rauskommen. Aber Gordas, im Gegensatz zu Populus, haut halt irgendwann so den Stachel rein, dass es einfach stehen bleibt. Du hast dann keinen Belief mehr, das kriegst du nicht kontinuierlich, das wird generiert und ploppt über den Häusern auf und dann musst du es in, was ungefähr die nervigste Spielmechanik von dem ganzen Spiel ist, so Heyday Farmville-mäßig abernten von den Häusern runter. Nee. Was wir schon in der Beta schlecht fanden, ist genauso schlecht geblieben. Und ist ein bisschen besser geworden, man durfte einen Dragon jetzt. Das stimmt, man musste drüber Dragon. Man musste in der Beta so klick, klick, klick, klick, klick, klick, klick, klick, klick, klick, klick, scroll, klick, klick, klick, klick, klick, klick. Ich bin da so rumgesessen. Ich war so drauf zu dem Zeitpunkt, es war okay, aber es ist schon. Ja, und das hat auch so ein Bachstück gespielt, irgendwie so eine. Ja, ja. Wenn du schnell genug die Häuser getroffen hast. Das haben sie wahrscheinlich dann aus dem Curiosity gelernt. Apropos, was macht denn der Gott eigentlich? Der Curiosity-Gott ist irgendwie. Dreht in seinem Pantheon. Dreht sich um in seinem Pantheon. Den haben sie wahrscheinlich in einem Würfel eingemauert. Jedenfalls, das bremst dich aus im Spiel. Dann muss es Teil 2 dich wieder ranholen. Das heißt, Local Push Notifications nerven dich dann so: hey, dein Belief ist fertig zum Abernten, deine Städte, Blasen fertig gebaut. Und Teil 3. Es muss aber dann von selber auch wieder stehen bleiben, weil du darfst es natürlich nicht anfassen dürfen. Du musst es dann wieder anfassen müssen. Ja. Also bleiben die Leute dann auch in ihren Häusern sitzen und rund um das Haus ist eine total leere Wiese, die du freigeskalptet hast, bis dir die Finger geblutet haben. Und dieser Depp sitzt in seinem Haus und geht nicht nach draußen, baut keine neuen Häuser, bis du einmal reingehst, 30 Sekunden Ladebalken, weil Connecting und Online, und dann den einmal antippst, damit der aus seinem bekloppten Haus rausgeht. Also ich bin enttäuscht. Ich bin Peter Molyneux persönlich beleidigt, weil er mein Geld genommen hat und ich habe ihn gekickstartet, damit er das nächste Populus macht. Und ich wäre glücklich gewesen mit einfach dem nächsten Populus. Das hätte mir gelangt. Das wäre nicht toll gewesen. Aber dass er dann sowas draus macht, ist eine Frechheit. Tja, und nur mal so, um nochmal dieses Tutorial-Ding aufzugreifen. Ich habe extra Gottes runtergeladen und das Tutorial gestartet, während wir hier angefangen haben zu reden. Ich bin noch nicht durch. Ja? Nicht schlecht. Und nicht schlecht. Ich musste währenddessen schon, und ich kann es ja jetzt inzwischen, und mit nebenher Entertainment von euch ist es ja vielleicht auch ein bisschen entspannter, aber ich musste auch echt 3-4 Dialoge wegklicken, tippen, bevor ich überhaupt das machen durfte, was ich machen sollte, auch wenn ich schon gewusst habe. Skippen kann ich es, glaube ich, auch nicht großartig, weil das ist ja mein erstes Settlement. Und ich bin noch nicht durch, wie gesagt. Es ist wirklich, ich muss hier Dinge tun noch. Und ich habe irre viel Spaß. Kriegst du denn überhaupt die Option, das Tutorial zu skippen? Nicht, dass ich wusste. Also, holla, die Waldfee. Ich hatte es halt gelöscht, deswegen hat er also meinen Spielstatus natürlich auch entfernt. Mhm. Nun ja, Gehen wir schnell weiter. Gehen wir schnell weiter aufhören. Ich könnte noch eine halbe Stunde. Ich habe ja auch den Kickstarter bezahlt, glaube ich. Ja, ja, du, so, sonst hättest du keine Beta-Zugriff. Ja. Dann musst du bezahlt haben, glaube ich. Genau, also finde ich jetzt im Nachhinein auch nicht mehr so freudig. Aber ich meine, das ist natürlich auch beim Kickstarter, weißt du vorher nie, was rauskommt. Ja. Und also tendenziell ist das Argument bei Peter Molyneux schon auch selber schuld. Track Record spricht für sich. Aber ja. Also für mich selber mache ich das. Also für dich, du kannst dich gerne auch ärgern. Stimmt, weil ich ärgere mich ja schon auch, aber aber ja, ist halt so. Ja. Also kriegt er nicht mehr Geld von mir im Vorschuss. So. Ja. Und ich bin eigentlich auch nicht jemand, der sagt, hey, ich habe deinen Kickstarter bezahlt und jetzt machst du was, das ich mir nicht vorgestellt habe. Normalerweise, es gibt so viele Leute, die dann sagen so, ja, das ist nicht genau das, was ich dachte. Schweinerei, ich habe dir mein Geld gegeben. Aber naja, so weit weg von dem, was er versprochen hat, was ich mir gedacht hat, was sich jeder gedacht hat und was einfach in dieses unethische Eck des Ja, auch noch wirklich schlechtes Freemium an der Stelle und so. Mhm. Ja, ein bisschen Umsatz macht es anscheinend, aber das ist ja. Anscheinend gefällt es irgendwelchen Leuten. Ich habe auch irgendwie Leute waren auch begeistert auf Twitter. Ich verstehe es, wie gesagt, nicht so ganz, weil es nicht so viel Spaß macht. Andererseits, ich habe auch irgendwie bei den restlichen Freemium-Titeln nie irgendwie, wenn es da mal... Das funktioniert halt über Suchtmechanismen. Also ich habe ja irgendwie eine Zeit lang mal Heyday gespielt. Und ich auch ein bisschen, stimmt. Ja, und das ist irgendwie, also klar, also das saugt einen rein und macht einen süchtig. Ja. Nun ja, süchtig wird man auch nach Twitter. Und Twitter bastelt mal wieder an der Core-Experience. Oh Gott, was ist kaputt gegangen? wie sie das so schön nennen. Nämlich, sie fangen jetzt an, Fuffs, die du machst, deinen Followern irgendwie in die Timeline zu pusten. Ach, das, was Facebook schon lange macht. Das, was Facebook schon lange macht. Mhm. Und wo es eigentlich bei Twitter eigentlich auch einen eigenen Knopf für gäbe, nämlich den RT, ja, so, also den Retweet, das machen sie jetzt auch mit dem Pfaff, so, aber vereinzelt. So, nach irgendwelchen Engagement-Algorithmen und so. Und wenn der irgendwie besonders toll ist, der Tweet, dann wird der auch per Pfaff irgendwie in Timelines gespült. Gibt es so eine milde Aufregung gerade, die ich nachvollziehbar finde. Und ja, mal gucken, wo da die Reise hingeht. Ich bin da ein bisschen skeptisch. Ich finde das keine gute Idee. Einfach weil diese Trennung Retweet und Pfaff, klar hat es jeder für sich selbst definiert, was genau bedeutet, aber es hat einfach so komplett andere Dinge gemacht. Und es hat halt so einen Raum, in dem du dir aussuchen konntest, was du ausdrücken willst, aufgespannt. Und der ist halt irgendwie so zusammengefaltet worden. Wir haben jetzt noch eine Dimension, auf der wir uns ausdrücken können. Ja, das hat halt super seltsam. Ich verstehe euch sowieso nicht, die die Leute, die die normale Twitter-App benutzen, seid ihr, dass da Werbung drin? Also das kann ich ja gar nicht. Da würde ich es wahrscheinlich echt nicht mehr hernehmen. Ist ja bei Facebook schon so, dass ich es gerade so toleriere. Ich hab eine Freude am Blocken. Du kannst die Werbung blocken? Ja, man kann die Werbeaccounts blocken. Aber das sind Accounts? Nee, das sind ja diese Zwischendinger, die keine... Nee, das sind Accounts. Das sind Promoted Tweets einfach nur. Ach, das sind nur Promoted Tweets da. Okay, bei Facebook kann man so die Hälfte dieser Dinger ja wegblocken. Aber ja. Ich habe gehört, dass wenn man diesen Promoted Tweets antwortet, dass das den Leuten, die Promo machen, Geld kostet, weil die dann Engagement bezahlen müssen. Ah, okay. Das ist auch ein guter Tipp. Also, liebe Freunde, wenn ihr Promoted Tweets in eurer Timeline seht, immer schön antworten. Engage mit, doch mal ein bisschen. Hey, voll engaging oder so. Oh Gott, habt ihr den Artikel gesehen? Jetzt gehe ich auch ganz auf vom Radar, weil ich habe jetzt, dummerweise habe ich den nicht aufgeschrieben. Ich glaube, ich bin ein Times-Journalist, der einmal versucht hat, alles zu liken. Liked everything on Facebook. Genau, das hat er irgendwie so, was weiß ich, eine Woche oder ein paar Tage durchgehalten. Und wie dann seine Timeline degradiert ist, so an sich. Boah, also der Artikel ist super, leider habe ich jetzt den Link gerade nicht. Seitdem gucke ich da auch ein bisschen anders drauf, weil ich schon wahnsinnig viel von diesen Promo-Dingern von den anderen mir reingespült kriege. Also gerade dieses lustigste Video sonst irgendwas, dass das auch wirklich so eine Maschinerie ist, boah, krass. Dieser Facebook-Feed ist für mich unbrauchbar. Also ich bekomme da, ab und zu sehe ich halt irgendwie was von Leuten, die ich kenne. aber ich bin halt nie sicher, ob ich tatsächlich alles sehe von denen. So. Und ab die andere Zeit kommt da halt irgendwas. Und ja, also ich habe nichts gegen Algorithmen, aber sie sollten halt wenigstens funktionieren. Und das tut das halt nicht. Ja. Ich persönlich finde es ja eigentlich so die Gesamtsituation relativ perfide, weil ich habe Facebook eigentlich immer so gehalten, dass ich da nur Leute befreunde, die ich auch persönlich kenne oder wo ich jetzt auch so zumindest so, die sind so in der Range von Freundschaften unterwegs. Und das heißt, da kommen eigentlich eher so die ganz persönlichen Sachen, eher vielleicht auch ein bisschen Family. Ja. Und dass ich jetzt praktisch in meine persönliche Interaktion so viel bescheuerte Werbung reingespült bekomme. Also ich fühle mich, so, je mehr ich da so ein bisschen zurücklehnend drüber nachdenke, denke ich mir, boah, fies rein manipuliert worden, dass ich jetzt auf einmal Werbung habe da. Es wäre irgendwie wie beim Kaffee trinken, wenn dann auf einmal so ein Spot zwischendurch kommt oder sowas. Weil es ist bei mir so. Vor dem Gesicht von dem anderen, der Kaffee genau. Genau, gerade. Aber so fühlt sich's an, weil es ist wirklich viel von, also auch Family, so meine Schwägerin aus Mexiko, da kriegt man auch ein bisschen mit dann und da, oh, krass. Ja. Eigentlich schon, Facebook ist evil. Ich bin trotzdem drauf. Ja. Um zu der Twitter-Sache nochmal kurz zurückzukommen, es ist halt irgendwie so ein gefühlter Verlust von Agency, weil du halt nicht mehr entscheiden kannst, was du publizierst. So. Mhm. Und das funktioniert halt auch nicht auf der Ebene, auf der Leute Fafs halt auch anders benutzen. Mhm. Also ich kenne viele Leute, benutzen das als Lesezeichen. Irgendwie für Sachen, die sie noch lesen wollen. Und das ist halt noch keine Qualitätsaussage. Aha. So. Und das ist dann, wenn du es dann auto-retweetet bekommst, dann ist es halt doppelt schlimm, wenn du sagst, das möchte ich mir noch durchlesen. Und alle deine Follower sehen, aha, diese Person hat den Artikel gelesen und unterschreibt ihn, sonst würde sie ihn vielleicht nur ironisch retweeten, aber nee, der ist ja gefafft worden. Hm. Also das ist so, diese Benutzung ist einfach kaputt gegangen. Und ich habe das Problem, dass ich mir manchmal Retweets gut überlege, weil ich kenne so ein bisschen meine Followers und da sind auch Leute dabei, die ich sehr gern mag, die ich aber nicht mit dem ganzen Schmarrn, den ich auf meiner Timeline habe, konfrontieren und ärgern will. Hm. Und da faffe ich dann schon bedenkenlos. Aber retweeten überlege ich mir halt zweimal. Ja, das ist ja das. Nun ja, wir haben im Chat gerade das Feedback, dass der Apple Knisterbug wieder zuschlägt, aber dann doch nicht. Vielleicht war es nur mein Bart. Falls es knistert. der Martin Knisterbart. Falls es wieder zu knistern anfängt, sag bitte Bescheid, dann müssen wir bitte da Twitter und Maps Bart. Nein, der ist ja nicht unter meiner Kontrolle. Deshalb knistert es ja auch. Ich glaube. Ja. Bevor das hier jetzt irgendwie noch alberner wird, schiebe ich noch ein knallhartes Tech-Thema ein, nämlich Benchmarks zu Swift. Es hat sich jemand die Mühe gemacht, die aktuelle Swift-Implementierung gegen Objective-C mal so ein bisschen zu benchmarken und zu gucken, ob Apple da halten kann, was sie versprechen. Und das sieht durchaus sehr beeindruckend aus. Also sie haben irgendwie einerseits mal unoptimiert diverse Sorts laufen lassen gegeneinander. Und da sind die Unterschiede halt wirklich 100x, so beim unoptimierten Code. Und bei den krassesten Optimierungen sind es immer noch 10x. So, also das ist wirklich, Swift scheint da durchaus Geschwindigkeitsvorteile zu bringen dann. Also ja, da ist man jetzt angelangt bei der Aussage, die Sie am Anfang gemacht haben, eigentlich, dass es wegen Geschwindigkeit, also dass ein großer Teil davon war, dass wir wirklich mehr optimieren können. Und das ist ja auch nicht ohne Grund von eher Compiler-Bauern zusammengeklebt worden. Diese Benchmarks sind irgendwie jetzt in der dritten oder vierten Reihe. Das war mal andersrum am Anfang in den Betas und zwar sehr extrem. Dass das noch kommen wird, war, finde ich, relativ klar. Und ich finde schön, dass es auch wirklich da ist. Ich muss selber gestehen, meine Einstellung zu Swift wird immer gespaltener. Weil je mehr sich die Leute damit beschäftigen, je mehr sie die Sprachfeatures schon nutzen und erklären, desto mehr merke ich, oh Gott, das ist wirklich nur C++ und nicht ganz so schlimm, weil das sind so viele komplizierte Sprachkonstrukte, finde ich, die zwar sauber zusammengebaut sind, aber mir ist echt eingefallen, ich habe vor kurzem mal das müsste ich jetzt auch verlinken, wäre eigentlich ganz schön. Also es gab so eine Session von einem C++-Compiler, Prof, der viel Compiler-Sachen erklärt und hat die Sprachfeatures so, also die Absurdigkeiten von C++ so ein bisschen aufgezeigt an der Stelle. Und viele von denen sind halt intrinsisch. Die sind wenn du das machst und konsistent bleiben willst, dann ist das dritte Verhalten halt ein bisschen kompliziert und schräg. Mhm. Und bei C++ ist halt vieles auch noch per Design erstmal in die Irre gelaufen und dann erst ein bisschen korrigiert worden. Aber der hatte schon eher den Standpunkt vertreten, bei so einer komplizierten Spec an sich auch, die du überhaupt an Features, die du abdecken willst, da passieren so Dinge dann. Und sobald sie mal da sind, greifen sie halt so ineinander. Und er hat immer so die Design-Bugs aufgezeigt, eigentlich an der Stelle. Fand ich sehr schön, fand ich sehr erleuchtend. Und das macht mir so ein bisschen Angst vor Swift. Gerade mit dem Impedance-Mismatch ein bisschen auf Coco. Also sehr dahin designt, dass es möglichst gut geht. Nichtsdestotrotz hast du ja wirklich Sachen doppelt. Du hast NS-Dictionaries und du hast die Dictionaries von Swift. Du hast jetzt auch noch wirklich die Situation, dass in Swift die Dictionaries immer copy by value sind. Ja. So, die haben sie jetzt geändert. Das war die absurde Situation von der WWDC ist weg. Gleichzeitig ist ein NS-Dictionary natürlich ein Objekt. Und ja, nicht copy by value. Reference Types so. Irgendwie als Alternative. Das ist ein bisschen, es fühlt sich so Second Class Citizen mäßig an. Ja, und man weiß nicht genau, wohin man da gehen soll. Und meine Angst ist halt eigentlich, ich meine, so richtig schön wird es, glaube ich, dann erst, wenn Swift so die eigene System-Library kriegt oder mal anfängt, irgendwie System-Libraries zu kriegen. Und das Problem ist dann, dass die System-Libraries ja per se nochmal Komplexität draufhauen. Wenn du jetzt so Coco anguckst, in Objective-C ist eigentlich alles relativ klar und einfach, weil es nicht so viel mehr ist als C. Alles, was so, wo du dir ins Knie schießt, passiert eigentlich durchs Framework, was ja ein schönes Framework ist. Das ist ja kein schlechtes Framework. Das ist eher ein sehr, also wie gesagt, bei mir war es der Grund, warum ich da überhaupt was auf der Plattform bin, mehr oder weniger. Ja. Nichtsdestotrotz, eigentlich erst, wenn du wirklich Sachen damit machen willst, baust du komplexe Dinge, die dann nochmal die Probleme haben. Bei Swift kommt das halt alles noch oben drüber. So, ich bin nicht so sicher, dass das die Zukunft ist, aber ich werde wahrscheinlich auch dann viel damit zu tun haben. Naja, es wird wohl erstmal die mittelfristige Zukunft sein. Ja. Und ich habe auch das Gefühl, dass wir schon auch einiges verlieren, wenn wir jetzt von Objective-C weggehen, so als Gemeinde. Und die Hoffnung wäre, dass wir nicht auch noch wesentliche Teile von Coco und AppKit einbüßen in fernere Zukunft. Aber wenn es wirklich übernehmen soll, dann wohl ja. Also die langfristige Seite kann für meine Begriffe nur sein, dass so Swift-native Frameworks kommen. Mhm. Aber ich denke auch, es wird noch ein paar Jahre dauern. Also ja. Swift war jetzt auch so ein bisschen ein Frühschuss so an der Stelle, das hat man auch gemerkt. Ich denke mal, dass sie die Sprache jetzt zu Release von Yosemite und iOS 8 so ein bisschen stabiler halten. Und dass vielleicht zum nächsten Jahr erste Schritte kommen und dann, denke, bis so ein komplettes Framework kommt, wird schon mal 3, 4, 5 Jahre dauern. Ich hoffe ja wenigstens noch drauf, dass sie es open sourcen. So, dann hätte man übrigens, hätte man so eine schöne Sprache für alles. Mhm. Also mit alles meine ich vor allem Unity. Aber da würde ich jetzt auch mal nicht drauf wetten. Tja, wenn wir jetzt schon in dem Hardcore in Sprachending sind, warum es mir auch so auffällt, ist, weil ich eben gerade wieder viel Zeit in Erlang versenke. Mhm. Und Erlang hat zwar seine Eigenheiten, also gerade weil es eine funktionale Sprache ist, aber Erlang hat eine ganz klare, und das steht halt so im krassen Gegensatz zu Swift, dass eher so, wir nehmen mal alles und bauen es sauber zusammen und haben da so einen möglichst Frankenstein ohne Narben, so, ja. Hoffentlich hält es alles und ist auch gut, aber so einen ganz klaren Zweck jenseits von, es kompiliert schneller und es macht ein paar offensichtliche Fehler weg, hat's halt nicht. Und bei Erlang hast du halt zum Beispiel die Geschichte, Prozesse sind einfach super billig und du machst alles über einen Prozess und ein Prozess hat einen Message Queue und Dinge sind sehr, sehr stark immutable. Also, und dadurch kannst du einfach sehr, sehr stabile, sehr, sehr parallelisierte Systeme schreiben. Das ist vollkommen klar, das funktioniert. Wenn du das Konzept verstanden hast, machst du das. Und du weißt auch, was du machen sollst. Und das gibt's bei Swift nicht. Ja? Ja. Und an der Stelle sei nochmal erwähnt, für Leute, die sich mal Erlang angeguckt haben, gedacht haben, hey, funktional ist mir irgendwie alles so. Haha. Es gibt Elixir. Habe ich ja letztens, gerade gestern erst erfahren, was ein schöner, also was ein anderes Frontend ist für die Erlang VM, mehr oder weniger. Und das Frontend sieht ein bisschen mehr Richtung Ruby aus. Es hat ein paar von diesen Warzen nicht, die so das Funktionale bei Erlang hat. So Geschichten wie Punkte. Also irgendwie Punkte schließen eine Funktion ab und dazwischen musst du ein Komma machen. Und so, wenn du irgendwas umstellst, musst du dann immer sicherstellen, dass der Punkt auch an der richtigen Stelle ist und so Zeug. Das ist da gar nicht, weil Punctuation ist eher optional und die ganze Syntax ist mehr eben an Ruby angelehnt auch, ist aber komplett kompatibel. Also wer wegen der Funktionalität, wie es aussieht und wie altbacken es ist, sich das nicht angeguckt hat, der sollte sich vielleicht mal Elixir angucken. Ich bin ja der Meinung, dass Erlang schön ist. Ja, ja. Ich mag es auch. Ja. Bei Swift wollte ich noch sagen, C++ ist ja auch so eine Sprache, die eigentlich so zu mächtig ist, als dass Programmierer sie benutzen können, ohne dass es Kraut und Rüben und schlimm wird. Mächtige Sprachen diszipliniert benutzt, finde ich ziemlich toll. Also wenn du die Mächtigkeit der Sprache richtig ausnützt und trotzdem so menschenlesbaren Code schreibst, dann ist es gut. Und meine Hoffnung bei Swift ist halt, dass so die Evolution das nochmal ein bisschen verbessert, was mit Objective-C passiert ist, so mit Properties und dass sie dann autosynthesized geworden sind und dass die internen Variablen dadurch aus den Header-Files rausgewandert sind und Sachen, so diese Schritt-für-Schritt-Entwicklungen, da habe ich halt die Hoffnung, dass da bei Swift auch noch ein bisschen was passiert. Okay, dann nochmal, ich bin jetzt ans Ende des Tutorials gekommen oder nicht ganz ans Ende des Tutorials und ich hatte eine Sache, warum ich es gelöscht habe, die ich vergessen habe, ist dieser Screen, der nach dem Rating-Screen kommt, so ab jetzt brauchst du einen Account und du kannst dich jetzt mit Facebook einloggen, wo ich mir gedacht habe, Peter, nee, dir gebe ich meinen Facebook-Credentials nicht und was die Mobage ist, weiß ich nicht, aber ab dem Zeitpunkt habe ich halt eigentlich keine Lust mehr gehabt. Was hast du gemacht? Hast du Facebook gemacht? Ja, ich habe Facebook. Ja, mein Facebook ist ja ein Fake-Account ohne Freunde und mit einem Poke seit einem Jahr, den ich ignoriere. Genau, aber ich traue Peter auch zu, dass er einfach, wenn Facebook auf einem Device irgendwie eingeloggt ist, die Credentials einfach benutzt, ohne mich nochmal zu fragen oder mehr zu fragen, als das System mich fragen muss. Und vielleicht bin ich dann automatisch drin und so. Da hatte ich Angst. Ja. Mobage ist von gleichen Publisher, den Peter Molyneux jetzt benutzt. Ja. Genau, das scheint irgendein so Social-Ding in Asien zu sein. Ja, das hat deren Datensammelfirma. Ah. Ja. Also die awesome Features von DNA. Genau. Oh Gott, ach, es gibt einen Play Now-Button mit Don't Want to Sign Up Yet. Terms and Conditions. Die muss ich aber trotzdem akzeptieren. Und dann kann ich Authorized abstürzen. Yay. Authorized abstürzen. Yes. Nice. Okay, gut. Also das war die Länge des Tutorials und das war der Grund, warum es ich gelöscht habe wieder. Vielleicht mache ich es nochmal auf, ich weiß es nicht, aber mir ist es eigentlich eben davor früher abgestürzt noch. We'll see. Ja. An dieser Stelle beenden wir dann den Techno-Babble so ein bisschen. Und verweisen auf Wesley Crusher oder so. Und streuen noch kurz Gerüchte ein. Ja. Man hat nämlich im Xcode Hinweise gefunden auf neue Auflösungen von neuen Geräten. Ja, das macht mir Unbehagen. Was rausgekommen ist, das ist hier ein 9-to-5 Mac-Artikel, irgendwo im Xcode im Springboard, glaube ich, im Simulator oder ich glaube, ja, da kann man genauer nachlesen, wo das war, hat man Auflösungen gefunden, die nichts mit den Auflösungen zu tun haben, die wir gerade schon gehabt haben. Also wir hatten ja vermutet, dass vielleicht das iPhone einfach irgendwie so dreimal so große Auflösung bekommt, aber alles beim Alten bleibt. Es ist jetzt eine Auflösung aufgetaucht, die einfach ein bisschen breiter und ein bisschen höher wäre als das bisherige lange Phone, nämlich 414 Punkte mal 736 Punkte. Bisher haben wir 320 mal 568. Also Punkt ist so die nicht, also die Einheit, in der Apple rechnet, wenn sie nicht die Pixel mit einbezieht, einbeziehen an der Stelle. Und das würde eigentlich heißen, das Telefon, also entweder das große Telefon oder vielleicht sogar auch wirklich das Sechser jetzt, das normale, wird ein bisschen breiter und ein bisschen höher im Sinne von Pixeln. Also entweder alles wird ein bisschen kleiner oder es gibt überall einfach mehr Platz. Mal gucken. Ja, ja, das klingt alles so leicht beängstigend. Ja, ja. Allein wenn man an Grafikassets denkt, kriegt man da Kopfschmerzen. Weil das Mindeste, was man bei Grafikassets, also was man idealerweise bei Grafikassets ja will, ist, dass sie auf Pixel, genau auf Pixel fallen. Ja. Auch bei Retina noch, auch da sieht man es noch. Genau. Und das Second Best ist dann, dass es wenigstens so positioniert ist, dass es nicht zwischen Pixeln hängt. Oder zumindest anders, auch wenn man ein pixelperfektes Bildasset hat, will man das dann noch so positionieren, dass es nicht zwischen den Pixeln hängt, weil dann wird auch wieder durch Anti-Aliasing und so das Ding matschig. Und jetzt 2:1 von Retina zu Non-Retina, das ist einigermaßen leicht zu handhaben. Da muss man halt schauen, dass man es auf gerade Punkte fallen lässt. Aber das jetzt ist, ich meine, 414x320, das ist was ganz, ganz Krummes. Das ist 1,29. Ja, nee, da muss man einfach wirklich Platz schaffen. Also ich denke, die Hauptarbeit wird sein, die Assets, die halt nicht die volle Breite und nicht die volle, also die jetzt die volle Breite und volle Höhe nutzen, muss man halt verlängern. Also weiß ich nicht, bei Carcassonne ist halt der Holzbalken unten halt jetzt einfach zu schmal, so tendenziell. Ja. Und so ganz krumme Überlegungen, einen Hochkantmodus vielleicht machen oder nicht, weil jetzt auf einmal breit genug, dass es sinnvoll ist. Oder halt gar nicht, also nur hochskalieren sieht halt scheiße aus. Das hast du letztens auch mal gemeint, was wird mit den alten Apps jetzt passieren, wenn nicht veränderte Apps machen, sind die so in einem kleinen schwarzen Kasten oder sind die hochskaliert? Wenn sie wirklich auch noch die Auflösung auf 3x ändern, dann ist hochs- unwahrscheinlich. Aber falls sie das täten und die Auflösung größer machen, hätten sie mit der Hochskalierung eigentlich von dem Retina-Grafik noch relativ gute Optik, glaube ich. Ja? Also Texte irgendwie scharf rendern und die Pixel-Assets sind halt so krumm hochskaliert, aber die Pixelauflösung ist ja auch ein krummes Vielfaches. Also die Chance, dass man an den Pixel-Boundaries wieder rauskommt, ist durchaus auch hoch. Ich bin sehr gespannt. Ja. Das kann total in die Hose gehen oder das kann super werden. Auf alle Fälle ist es Aufwand und ein bisschen die Absage an den festen Formfaktor jetzt, weil es gibt ja jetzt kurz, weil das 4S wird ja auch noch weiter unterstützt von iOS 8, es gibt kurz, lang und dann krumm ein bisschen mehr und dann gibt es die, also man sollte sich wahrscheinlich die entsprechenden Sessions auf der WDC angucken, wo man die entsprechenden Hinweise bekommt, wie heißen denn die Dinger, ich weiß nicht mehr genau. Auf alle Fälle, du bist jetzt entweder kompakt oder nicht kompakt auf den verschiedenen Seiten und dann muss man halt doch wieder ins Blaue hinein das machen, was ich bei Android schon scheiße fand und was ich auch grundsätzlich für keine gute Idee halte, aber es scheint da der Damm gebrochen zu sein, wenn diese Zahl wirklich irgendwie eine Aussage hat. Es geht bergab bei Apple. Yay! Apple ist doomed. Deshalb komme ich ja dazu und beschleunige das etwas. Apple ist dommt. Oh Gott, der Sendungstitel war so klar. Ja. Scheiße. Kommen wir zu Konsum, meine Damen und Herren, bitte. Genau. Sheryl Box. Sheryl Box. Das war ein Kickstarter, ist durchgelaufen. Da hat mich Michael, unser Kollege, drauf aufmerksam gemacht. Viel Infos gibt's darüber nicht, aber es ist so was wie eine Dropbox für daheim. Also das Prinzip ist, es wird nichts in die Wolke hochgeladen, sondern geshared über Links. Das heißt, wenn du dir was holst, dann suchst du dir über den Sharely-Dienst raus, wo liegt es auf welchem Rechner und ziehst es dir von dem her. Und die Sheryl Box ist sowas wie eine Time Machine nur in gut. Also du kannst dir dann eine Kiste daheim hinstellen, die kostet 150 bis 200 Dollar im Early Bird und 300 im normalen. Er hat 1-2 Terabyte drin, WLAN und da schiebst du deine Daten drauf und die sind von daheim zugreifbar, die sind von unterwegs zugreifbar. Über diesen Sheryl Dienst, wo der Server dann die Metadaten von deinen Dateien hat. Und der grundlegende Unterschied, mit dem sie werben, ist halt, deine Daten hast immer noch nur du. Also es ist so, anscheinend ist ein Raspberry Pi drin oder zumindest eine also für den Prototypen war es ein Raspberry Pi, dann haben sie vielleicht jetzt ein bisschen noch aufgemotzt. HDMI-Out irgendwie, okay. Es gibt ja, man kann ja BitTorrent Sync zum Beispiel benutzen, dann hast du halt nur den Sync-Teil, also diese URL-Geschichte nicht so, die von draußen, die ist vielleicht nochmal interessanter. Transporter gibt's auch, das ist ja eigentlich genau das Modell. Das heißt, das ist eine Box, die macht nicht BitTorrent Sync, sondern macht ihren eigenen Sync, und du steckst halt Festplatten rein. Ja, und du hast halt einen Transporter zu Hause und einen Transporter woanders und die zwei sind irgendwie komplett gesynkt. Dass du jetzt den zusätzlichen Zugriff noch übers Netz hast, das ist wahrscheinlich interessant. Ist halt alles immer so upstream-bound. Deshalb bin ich da insgesamt nicht so der große Freund von, weil ich merke schon, wie langsam es manchmal bei Dropbox ist, wenn es aus der Dropbox-Cloud kommt und die sind eigentlich besser angebunden als die einzelnen untereinander. Habe ich ein bisschen Schiss. Von der Optik her finde ich super. Sieht ein bisschen so aus wie so ein Portal-Torrent. Ja, Torrent, ja. Entschuldigung, nicht Torrent. Turret. Turret, natürlich. Meinst du? Ja, ich weiß nicht, also irgendwie ist ein Kickstarter jetzt gerade, haben wir glaube ich noch gar nicht gesagt. Doch, ganz am Anfang. Aber ganz am Anfang, dann habe ich das nicht mitbekommen. Und irgendwie, also mein erster Impuls ist sozusagen, wenn ich Apple nicht zutraue, irgendwie sowas zu kriegen, hinzukriegen, warum soll ich irgendwie vier Leuten mit einem Kickstarter das zutrauen? Weil du eigentlich jeder Subgruppe von Menschen, die ein bisschen Netzwerkerfahrung hat, die ein Netzwerkprojekt macht, mehr zutraust als Apple. Ja, aber ich traue grundsätzlich nicht vielen Leuten Netzwerk zu. Ja. Apropos, Up in the Cloud müsste doch endlich irgendwann mal so, oder Up There, oder wie hieß es? Das Bertrand-Startup muss doch irgendwann auch mal irgendein Produkt machen. Nee. Bertrand. Es gibt's. Transporter, das muss ich mir angucken. Also Transporter gucke ich mir an und vielleicht sage ich nächstes Mal was. Transporter drüber. Ist auch wieder so, Werbung funktioniert, weil Transporter macht Podcast-Werbung in. Also, wenn du schon länger ATP hören würdest, dann wärst du um Transporter nicht drumherum gekommen, zum Beispiel. Das ist ein regelmäßiger da. Bei der Talkshow, beim Gruber auch. Also, es sind immer dieselben Pappenheimer. Also, Squarespace, Transporter und der ganze Kram. Okay. Ja. Weiter im Text. Es gibt eine Empfehlung von mir, nämlich Hexels. Hexels ist ein Grafikprogramm, da kann man quasi mit großen Pixeln malen. Und die Form dieser Pixel kann man bestimmen. Okay. Also es gibt die quasi in Sechsecken, die man dann irgendwie so als Pixel benutzen kann. Oder es gibt die irgendwie so in isometrisch angeordneten Rauten. Wo man dann quasi relativ einfach isometrische Grafiken zeichnen kann, Pixel-Style. In der Pro-Version gibt es dann noch mehr von. Und das sieht alles sehr hübsch aus. Und das ist auch relativ einfach, damit ein bisschen rumzubasteln. Und die Basisversion ist umsonst. Und kann man sich mal angucken. Sieht cool aus. Ist für Mac, oder? Oder ist es für... Ist für Mac und Windows. Für Mac und Windows? Okay. Und die Pro-Version gibt es im Mac App Store auch. Witzig. Cool. Ja. Das wäre aber auch was ich fürs iPad gerne hätte. Weil ich hatte so ein Ding fürs iPad, das nur mal mit Dreiecken oder mit Rauten, ich glaube mit Rauten gemalt hat, und da kriegt man auch relativ schnell was zusammen. Das Interface war eine Katastrophe. Aber so gerade so Pixelschubsen, eigentlich fürs Pixel-Editieren ist das iPad eigentlich gut gemacht, weil da kann man mit mehreren Fingern gleich, da finde ich immer mit der Maus so ein bisschen klick, klick. Aber da habe ich auch nicht wirklich gute Sachen gefunden. Ganz am Anfang am iPad hat Nevin mir mal was empfohlen. Das war ganz nett. Also es gibt einen ganz guten Sprite-Editor, der heißt Sprite Something. Den kann man eigentlich auch empfehlen an der Stelle. Aber der ist halt sehr spezialisiert auf Sprite-Sheets und Animationen und so. Mit Animationen dann auch gleich. So. Onion Skinning und der ganze Kram. Cool. Gibt es für iPad und Mac. Der ist da empfehlenswert. Okay. Nice. Next auf der Liste, Roleplaying Public Radio. Ja, ich habe mir gedacht, nachdem ich schon Sci-Fi-Bücher mal reingebracht habe, bringe ich ein anderes Laster, und das ist das Pen-and-Paper-Rollenspiel. RPPR, Roleplaying Public Radio, ist ein Podcast, eigentlich sind es zwei Podcasts, über Pen-and-Paper-Rollenspiele. Und zwar der eine davon ist Actual Play Podcast, nehmen die ihre Rollenspiel-Sessions auf, und der andere ist so ein Quatsch-Podcast, so Talkshow-mäßig über verschiedene Aspekte von Rollenspielen, was so was man erwartet. Also so Shoutouts, was habe ich für Horrorbücher gelesen und so weiter, ist drin. Das ist aber für mich erst interessant geworden, wie ich den Actual Play Podcast gehört habe, weil die haben eine gute Audioqualität, was nicht immer so ist, und die haben eine super Gruppendynamik. Also es macht Spaß, denen zuzuhören, und die Stories, die erzählt werden, sind auch gut. Es gibt auch einfach Rollenspielleiter, die sich Woche um Woche immer wieder langweilige, gleichartige Sachen ausdenken. Ist dann nicht der Fall. Ja, wenn man Rollenspiele, Pen and Paper, Rollenspiele mag, dann ist es eine Empfehlung, da mal reinzuhören. Um mich da mal gleich ranzuwanzen, ich höre da auch einen ähnlichen Podcast, der heißt Total Party Kill. Aha. Und ist halt mehr so Casual AD&D. So, also es ist ja irgendwie so Leute, die relativ neu bei Dungeons and Dragons sind. Aha. Und da irgendwie so ein Abenteuer machen und dann irgendwie pro Folge halt irgendwie, weiß nicht, also nicht sehr, also die Folgen dauern halt immer 2 Stunden, aber die kommen nicht sehr weit. Und das ist halt, also ist halt eher lustig als jetzt ernst rollenspielig, aber ist auch sehr toll. Cool. Und der Name ist auch großartig. Total Party Kill. Cool, da höre ich mal rein. Als nächstes haben wir noch einen Kickstarter. Genau, von für No Soul Left Behind. Von einem der Spieler und Spielleiter in RPPR. Der hat den Playtest von diesem Szenario-Pack, also das sind, ich glaube, 10 Abenteuer, für ein System, in dem du Superhelden spielst, gebastelt. Die Dinge, die das für mich interessant gemacht haben, ist, in diesem System spielst du Superhelden, deren Kräfte von Dämonen gegeben werden. Das heißt, du bist besessen von einem Dämon, der kann manchmal durch deine Augen gucken, manchmal nicht. Und wenn du aus den Augen Lasern schießen kannst, dann bekommst du die Macht von dem, und manchmal musst du um deine eigenen Superkräfte mit dem verhandeln. Das heißt, du sagst dann so, ja, ich lass mich doch mal aus meinen Augen Lasern schießen. Dann sagt er, okay, dafür musst du aber dann zu dem Penner da gehen und ihn zu deinem Minion machen, zu deinem willenlosen Gefolgsmann, und irgendwas Böses tun. Und das Zweite, was ich spannend finde, ist, der Caleb Stokes, der das gemacht hat, gearbeitet als Lehrer. Und dieses Szenario spielt im Schulsystem. Und du bist ein Haufen Lehrer, die im amerikanischen Schulsystem gefangen sind. Die Schule wird durch ein schlimmes Missgeschick, werden einige in der Schule, including the players, von Dämonen besessen. Und die Schule verliert plötzlich das Funding. Das heißt, du hast neue Superkräfte, du könntest den Kindern auch helfen damit und so weiter, aber du hast kein Geld mehr und die Schule wird geschlossen. Aber es gibt da diese Bank nebenan. Und das Geld, das liegt da einfach rum, und du könntest da hingehen und das für einen guten Zweck, so for the kids. Und das Schöne ist, der Caleb Stokes hat das in der Reihe, in den Podcasts, so super gut hingekriegt, guten Absichten und die furchtbar schrecklichen Konsequenzen davon zu verknüpfen. Das ist einfach, es ist ein Genuss, das anzuhören. Der Kickstarter läuft nicht mehr lang, nur noch bis morgen. Ist auch schon komplett gefundet. Aha. Ich komme wahrscheinlich nie dazu, das zu zocken, aber ich habe ihm doch mein Geld gegeben, weil ich finde, er verdient es. Und ja, wenn ihr Rollenspiele spielt, das ist die One Roll Engine, falls jemand sich mit den Systemen auskennt. Finde ich eine sehr witzige Spielmechanik, aber da will ich nicht drauf eingehen. Und guckt es euch an, wenn ihr auf sowas steht. Das ist sicher sein Geld wert. Ja. Dann haben wir eine Spieleempfehlung aus gegebenem Anlass. Nämlich Depression Quest. Kann man auf Steam kaufen. Ist ein, man könnte es schon fast eher Text-Adventure nennen. Über Depressionen und irgendwie wie einen das so beeinflusst und was das für einen bedeutet, wenn man eben depressiv ist. Und ist definitiv ein Spiel, das einen Eindruck hinterlässt. So. Das ja, ist ja auch eher selten. Und dafür ist es definitiv empfehlenswert. Ich habe das letztens angezockt. Jetzt fällt die Agenda so, dass ich nur am Labern bin. Aber ich habe das letztens angezockt, weil ich habe es empfohlen, weil ich habe mal ein bisschen was drüber gelesen, fand das Konzept gut. Und jetzt habe ich da mal reingeschaut. Und das Tolle ist, die Mechanik, mit der dir die Wirkung von der Depression auf dich oder auf das Opfer, den Leidenden, vermittelt wird, ist, finde ich, sehr genial, weil du hast eine Beschreibung, so ja, deine Freundin sagt, ich habe eine Einladung oder ich habe Kinokarten, lass uns da mal hingehen und dann hast du Multiple Choice, so, du hast eigentlich keinen Bock. Und Multiple Choice, ja, raff dich auf, geh da hin, das wird sicher lustig oder mecker rum und ihr müsst beide daheim bleiben oder sag ihr, sie kann gehen, aber du kommst nicht mit. Und das erste ist rot und durchgestrichen. Das heißt, das was du dir denken würdest, na klar, meinetwegen, ich raff mich auf, sicher wird es lustig, das kannst du nicht anklicken. Und die Art, wie dir so quasi Depression Optionen killt, finde ich sehr genial vermittelt auf diese Art und Weise. Ja. Es ist ein Interactive Fiction with a Twist sozusagen. Also sollte man sich angucken, ist definitiv eins der spannenderen Spielkonzepte der letzten paar Jahre. Gut, ich empfehle einen Podcast als nächstes, nämlich Bilingual News heißt der. Und komme ein bisschen daher, ich habe letztens ich habe auf Twitter gefragt, ob jemand einen Podcast kennt, den man so hören könnte, um sein Japanisch so ein bisschen frisch zu halten, weil ich gerade so ein bisschen das Bedürfnis habe, irgendwie da das zumindest nicht schlechter werden zu lassen. Und irgendwie was man so hören kann, am besten irgendwas über Videospiele war eigentlich mein Constraint so, aber da fand sich nun wirklich ganz wenig. Auch eine interessante andere Diskussion, warum die japanische Podcast-Szene so vergleichsweise relativ klein ist. Und ob das vielleicht was damit zu tun hat, dass sie schon immer schnelles Internet hatten. Aber keine Ahnung. Nun ja, aber auf jeden Fall wurde mir dann Bilingual News empfohlen. Und das ist in der Tat eine sehr schöne Sache, weil da eine Japanerin und ein Englischsprachiger, wahrscheinlich Amerikaner, ich weiß es gar nicht, sich zusammensetzen und über Nachrichten reden. So und das Konzept ist halt, er spricht immer Englisch und sie spricht immer Japanisch. Und sie reden halt miteinander und du hast halt immer so quasi so einen Teil der Konversation verstehst du halt gut und den anderen verstehst du halt so halb so und das funktioniert für mich ganz gut als irgendwie Wörter wieder auffrischen und reinkommen und hat halt irgendwie auch nicht hat halt irgendwie den Vorteil, dass du nicht den Faden komplett verlierst so, weil wenn ich mir jetzt einen komplett japanischen Podcast anhören würde, dann würde ich irgendwie vielleicht nach ein paar Minuten einfach komplett den Faden verlieren und gar nicht mehr einordnen können, um was es jetzt geht. Aber so hast du halt immer den englischen Teil, der es wieder irgendwie erdet und das funktioniert für mich ganz gut. Ist natürlich jetzt sehr Special Interest und keine Ahnung, wen es überhaupt interessiert, was ich hier erzähle, aber ist definitiv eine Empfehlung. Die haben auch eine iPhone-App. Okay. Wo sie Transkripte irgendwie drin haben. Awesome. Da wollen sie, glaube ich, 99 Cent für irgendwie für so ein Transkript von so einem Podcast, der einmal die Woche kommt. Aber der ist halt dann auch relativ gut aufbereitet, irgendwie mit Phrases und was gesagt wird. Und da kann man richtig schön noch mehr reinkraben, wenn man will. Das ist cool. Ja. Gut. Was japanisch auffrischen angeht, bin ich vor einem halben Jahr mal über NHK Easy News gestolpert. Mhm. Das ist so Fernsehnews in besonders leichter japanischer Sprache. Ja. Was auch gut ist, wenn man so gerade so den leichten Medien folgen kann. Mhm. Das ist auch ganz gut. Gut. Als nächstes auf der Liste haben wir Paco. Paco. Ja, Paco kam letzte Woche in den App Store, ist für iPad und iPhone und ist mir aufgefallen, weil es so ein bisschen eine recht schöne, cleane Vektoroptik hat. Also ein bisschen wie so, weiß gar nicht was, so isometrisch, aber halt trotzdem Freiform. So. Eigentlich ist mir so aufgefallen wie die Micro Machines früher auf der PlayStation 2, so von der Optik her. Fand ich eigentlich ganz nett. Das Spiel geht darum, du bist irgendwie auf der Flucht von der Polizei. Auf der Flucht ist relativ, weil du machst das Ganze in einem Areal, das eingegrenzt ist. Du bist praktisch so, musst losfahren und du lenkst links, rechts, so, das ist ganz große Knöpfe auf dem Device. Du darfst nirgendwo rein donnern und die Polizeiwagen dürfen dich auch nicht erwischen und möglichst lange durchhalten. Das ist schon das ganze Prinzip. Ja. Es hat, glaube ich, 8 oder auf alle Fälle 6 verschiedene Modi, also unterschiedliche Szenarien. So der Startmodus ist irgendwie in der Mall, so ein Mallparkplatz. Und es kommen halt immer mehr Polizeiwagen und in jedem Modus ist deine Fahreigenschaften sind die ein bisschen anders. Insgesamt sind sie sehr träge, also sie haben so was Träges, das ist nicht das so, sehr fühlt sich nicht alles, sehr. Ja. Direkt an, aber man kommt dadurch, finde ich, auch ein bisschen so in Flow, weil man muss ein bisschen frühzeitig lenken und man weiß dann schon, okay, jetzt habe ich die Kurve zu spät genommen, da ist die Wand, da komme ich nicht mehr, bumm, so ungefähr. Das funktioniert super, finde ich. Ich finde auch die unterschiedlichen Varianten gut. Also es geht irgendwie so, einmal fährst du eine Stretch-Limo durch den Friedhof. Das ist ganz nett. Da kannst du auch Zombies umfahren, um Punkte zu sammeln, nochmal, so als keine andere Spielmechanik. Das letzte Szenario ist irgendwie so ein italienisches Motorrollerchen, so mit Überdachung und so gefühlt, so ein Zweiräder. Und da sind halt auch noch Panzer und Panzer sind da auch und ballern alles um und cool. So und du bist aber relativ flink so und dazwischen haben sie halt alles eigentlich auch so, ja, einmal auch irgendwie so ein Sportwagen, der dann wirklich groß abpäst, aber den du auf der Stelle drehen kannst, wenn du willst auch. Ich habe die alle Szenarien mal angespielt und es hat Spaß gemacht, überall die 30 Sekunden zu knacken zum Beispiel. Ja, das packe ich ab und zu jetzt inzwischen raus. So ein kleines Ding für zwischendurch, ja. Genau, finde ich. Ist sehr schön gemacht. Den Style mag ich sehr. Ja, sehr, sehr stylisch irgendwie. Aber auch das Menü ist so in diesem im Ingame-Style gemacht. So ein bisschen isometrisch. Games Center nervt die immer. Gerade aktuell leider auch, weil es irgendwie seit ein paar Tagen nicht updatet. Was dann blöd ist, weil du wirst ja schon besser werden als die anderen. Aber das ist wohl so ein generelles Game Center-Problem gerade. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dann nochmal kurz nachgehakt zu deiner Empfehlung von gerade eben, NHK Easy News. Da gibt es nicht als Podcast, oder? Nee, gibt es nicht als Podcast. Ist auch Video, aber müsste es auf der Webseite von NHK geben. Also ich weiß nur, dass wir das im Japanischunterricht ab und zu angeguckt haben, aber ich habe es mir immer nur vorgenommen, da unbedingt mal wieder hinzugucken. Verstehe. Das nur als Ergänzung auf Initiative des Chats. Gut, dann haben wir noch ein Thema auf der Agenda und dann war es das auch schon. Ja. Du hast gerade so angesetzt, als hättest du noch was. Nein, aber ich wollte das Thema mit anschneiden. Dann schneid doch mal. Ja, Marcel ist ja im Urlaub und auch zu Recht, weil vor dem Urlaub hat er noch so... stimmt. Zu Recht. Auch nicht schlecht. Vor dem Urlaub hat er nämlich noch die iPad-Version von Rules fertig gemacht, also mir ein bisschen mitgeholfen, aber das meiste hat schon mal sehr gemacht und er hat es noch hinbekommen und er hat es noch submitted und es ist jetzt auch relativ schnell approved worden und deshalb ist es jetzt auch schon im Store. Ja. Das heißt, at no additional cost jetzt native iPad-Version von Rules. Falls euch der Screen ein bisschen zu klein war oder die Finger nicht so genau drauf gepasst haben, um schnell zu tippen, ihr nicht schütteln wolltet auf dem iPad, weil das iPad-Schütteln ist schon auch Hölle, da habt ihr nämlich einen Knopf bekommen jetzt, dann könnt ihr jetzt auch an Rules verzweifeln auf dem iPad. Genau, ihr könnt jetzt einfach Update drücken auf eurem iPad, weil gekauft habt ihr es ja eh schon. und für Leute, die viel und oft spielen und sehr gut sind, bitte macht unbedingt dieses Update. Wir haben soundmäßig noch ein bisschen verschönert und mehr reingepackt. Bonus-Content. Also Bonus-Content. Speziell die Levels 80 bis 100 sind viel toller geworden. Ich weiß schon, kollektives Aufstöhnen. Aber das wird die drei Leute, die das schaffen, bestimmt sehr freuen. Ja, also Kramski, wenn du zuhörst, musst updaten, speziell fürs Die hat schon abgedatet, die hat heute schon einen 250.000 Punkte auf dem iPad, richtig. Auf dem iPad geschickt. Ja, sehr gut. Also, Wir hoffen auch, dass das Game Center sich bald wieder erholt. Das ja. ist, Fehler haben wir keinen eingebaut. Das ist bei allen Apps gerade so. Ja. Game Center ist gerade komplett down, auch wenn die Statusseite bei Apple mal wieder was anderes Die Statusseite behauptet. Bei Apple sagt sowieso nichts Richtiges. Mein ja. Vater, sein iCloud-Account ging auch heute Morgen nicht. Ich habe eine Stunde Support gemacht, danach ging es einfach. Ich habe nichts getan, original nichts. Ja. Oh, und man konnte es nirgendwo rausfinden. Ja, und nur mein Vater sein iCloud. Du kriegst jetzt dann die ganze böse Mail von uns. Highlighter, get the ja. Das wird spannend. Das ja. wird spannend. Ich habe noch einen Monat. Übrigens genau einen Monat, meine Damen und Herren. Dann ja. bin ich hier weg. So viel zu diesem Thema. Apple ist domed. In diesem Sinne hören wir uns dann nächste Woche wieder. Ade. Macht es gut. Tschö, tschö. That's what I always do, and I see a mention that I got mentioned in Kotaku. And now I'm reading this piece, and it's pretty positive. Just talking about weapons and a screenshot from my press kit. And I'm feeling pretty fine, like this is worth my time. I even read the part, compliment my art. And then I start to think about reading the comments. Although that's opposite what I advise my friends. So I first read this comment by user Dark Souls Babe. She says, I wanna play this, sounds like Bushido Blade. And EcoLover 12 says, Hyperlight Drifter rules. And I'm thinking, man, my job is pretty freaking cool. Wait, wait, scroll down. Here's one written by Ground Pound. He says, is this it? This game is total shit. We don't need another sword game. Samurai gun is better anyway. Shit, fuck, shit, fuck, shit. Now I'm gonna comment. And now I'm in this dark place, and I'm feeling in a panic. Why Kotaku readers can't appreciate my core mechanics. So I type up, hey Ground Pound, please think a little bit. Samurai gun rocks, but my game is really different. Says it looks like N64. I say N64 is cool. He's like, retro games are lame. I'm like, dude, you're being a fool. God damn it, I need to talk to a friend now. So I sign onto Skype, and my friend Maya calms me down. And I talk to Alex about live streaming Super Mario RPG, and then decide some work would be really, really good for me. And so I power through and drink some coffee, and I sit back down and I open up my Unity. Now I'm amped up like there's a problem with my controls, and I'm gonna solve it. I won't let some kid in his bedroom ruin my night with a comment. I'm scrolling through Xamarin Studio, and I'm looking through my code, and I find a bad if statement, and it totally fixes my sword throw. And I replace a face over cube with a rad model of a frog. It's all polygonal and shit, and I'm proud of it, but I still feel a little off. But I start to forget it, and really spend my hard work. I don't need any comment, validation from some jerk. You get told in the comments.